Mit Martin Hartwig am Mikrofon. Herzlich willkommen. Die Erzählung, auf die man sich geeinigt hat, geht ungefähr so. Nach Kriegsende wollte niemand mehr über die NS-Zeit reden. Alle verdrängten, was zuvor geschah, bis die Studentenbewegung in den 60er Jahren an den Tabus rüttelte und unbequeme Fragen stellte. Das ist natürlich nicht ganz falsch, aber beschreibt eben auch nicht die ganze Wahrheit. Ein sehr gelungenes Beispiel für eine relativ frühe Auseinandersetzung mit dem Thema haben wir heute im Programm. Zumindest den ersten Teil davon. Teil 2 folgt dann in 2 Wochen. Der Geburtstag, oder soll man Vergangenes ruhen lassen, heißt das RIAS-Feature von 1958. Es geht um eine Familienfeier, die etwas aus dem Ruder läuft, weil man anfängt, über Politik zu reden. Ein auch formal sehr interessantes Projekt, eine Mischung aus Hörspiel und historischer Dokumentation. Der Geburtstag, Teil 1. Der Geburtstag. Oder? Soll man Vergangenes ruhen lassen? Eine gar nicht sehr bequeme Sendung. Nein, bequem und unterhaltend ist die Geschichte nicht, über die wir heute sprechen wollen. Doch es ist Geschichte, unser aller Geschichte und die eines Vierteljahrhunderts, die dahinter steht. Der Geburtstag, oder soll man Vergangenes ruhen lassen? Das fragt sich. Doch vielleicht sollten wir zunächst die wichtigsten Personen unserer Geschichte, das heißt unserer Geburtstagsfeier, vorstellen. Hauptperson ist das Geburtstagskind, in unserem Fall ein hübsches, junges Mädchen. Na, hübsch ist mächtig übertrieben, mein Herr. Also, ich heiße Helga Grünert und habe heute wirklich Geburtstag. Ich bin Sekretärin, musikliebend, tanze gern und außerdem bin ich begeisterte Skiläuferin. Im Februar fahren wir Das genügt zunächst. Klingt ohnehin fast wie eine Heiratsanzeige. Dabei ist Helga bereits so gut wie verheiratet. Erst verlobt, bitteschön. Und hier ist Kurt, mein Verlobter. Ja, gestatten, Kurt Fuhrmann heiße ich. Mechaniker, 1,80 groß, blond, graue Augen, sonst noch was. Dankeschön. Und nun zu den Älteren in unserer Runde. Da sind vor allem Helgas Eltern, das Ehepaar Grünert. Wilhelm Grünert, 66 Jahre, Reichsbahn-Oberinspektor im Ruhestande. Und hier meine Frau Martha. Ja, wir sind nämlich aus Schlesien, aus Breslau, Heimatvertriebene. Aber seitdem Wilhelm seine Pension hat, geht's ganz gut. Dankeschön, Frau Grünert. Bleiben noch die Eltern von Kurt, Helgas Schwiegereltern ins B. Paul Fuhrmann, 57, Angestellter. Ich bin Buchdrucker. Und ich heiße Else Fuhrmann. Natürlich sind wir beide Berliner. Er aus Köpenick und ich, Sie werden lachen, Rixdorferin. Echte Kölner Pflanze. Das also wären Sie, die Teilnehmer unserer Geburtstagsrunde. Ja, da wollte ich noch sagen, ich glaube, wir haben es dir schon zur Verlobung erzählt, Helga. Du wirst ja wohl trotzdem keinen Vogel kriegen. Also Mädel, uns gefällst du. Und da werde ich ja richtig rot. Ja, dann wäre ruhig rot. Also, Mutter sagt auch immer, sie können sich eine bessere Schwiegertochter überhaupt nicht wünschen. Danke. Ja, und nun denke ich, Herrschaften, wir sollten daraufhin eigentlich mal anstoßen. Also, dass du glücklich und zufrieden bleibst, Helga, ja. Und dass ihr zweies Mal gut habt, ja. Und bessere Zeiten erlebt, als wir sie hinter uns haben. Ja. So, und vor allem wünschen wir euch, dass es friedlich bleibt. Ja, dass ihr bald eine Wohnung bekommt, ja, und auch schließlich endlich heiraten könnt. Habt doch längst ein Recht darauf, Großvater zu werden, oder nicht, Wille? Und darauf Prost euch. Dankeschön, Papa. Reden hätte mein Vater werden sollen, was? Und dabei haben wir dich damals noch gar nicht haben wollen, Helga. Was? Jedenfalls nicht so früh. Ach, das dankst du alles auch schon. Aber ihr wart doch schon 3 Jahre verheiratet. Und 2 Monate nach der Hochzeit hat Vater seine Arbeit verloren. Die schöne Stellung auf dem Güterschuppen. Ach, lasst uns zufrieden mit dieser Zeit. Da konntest du den lieben langen Tag am Stadtgraben lang bummeln und über den Ring. Die Hände in Hosentaschen und satt bist du davon nicht geworden. Ja, wie in Berlin, Wilhelm. Ja. Arbeit gab's nicht, aber Kohldampf und 32 Parteien. Und ein Gekloppe Tag für Tag. Ja, da war man seines Lebens nicht mehr sicher auf der Straße. Wieso? Da schlug sich Rotfront mit SA, Stahlhelm mit Reichsbanner. Und die Schuhbude hat auch mitgedroschen, mal auf die und mal auf die. Na, das kam bloß von dieser Arbeitslosigkeit von der Verfuchten. Ja. Da sollen die Leute heute sagen, was sie wollen über diesen Hitler. Aber dass er die Arbeitslosen von der Straße gebracht hat. Schon 1934 hatte Wilhelm wieder Stellung bei der Bahn. Bis zum Krieg, ja. Wenn sie den Krieg nicht gemacht hätten. Und das mit den Juden. Auch das. Aber sonst, hätte es uns vielleicht besser gehen können? Ja, du weißt ja, ich denke da anders, Wilhelm. Das kann man eben nicht trennen, das hat eben so kommen müssen. Ach, also Männer, lasst die Politik, ja, heute ja, ist Geburtstag. Ja, richtig, bravo, Mama. Aber sag mal, ich hätte doch gern gewusst, hat es denn keinen anderen Weg gegeben gegen die Arbeitslosen als gerade Hitler? Ja, heute geht's doch auch, nicht? Eben. Und ich sag noch einmal, es hat einen starken Mann gebraucht. Wie hast du ja gekriegt? Damals, 6 Millionen ohne Arbeit. Na, sie waren doch schwach. Na, die waren doch keine Staatsmänner. Haben wir nicht lange genug gespürt, wie es Elend pfeift? Ja, bloß, dass dann noch ein bisschen dicker kam. So mit Bomben und Granaten. Aber davon rede ich doch nicht, Paul. Ich rede doch vom Weimarer Staat. Na, das hat doch jedes Kind gesehen, dass es nicht so weiterging. Na, außerdem wurde es ja dann auch besser. Und unser Elster muss nach Russland und ist draußen geblieben. Hm? Na, unsere Heimat in Schlesien? Aber das meine ich doch gar nicht. Sag mal, Vati, hätten wir da nicht noch unser Schlesien? Ohne Hitler? Ja, und in der Zone ständen keine Russen. Ja, oder alles wäre schon 33 kommunistisch geworden. Stand doch dicht bevor. Ach, hat Hitler gesagt. Also, Paul, jetzt rede ich ein ernstes Wort mit euch. Mutter, ich habe doch nur gesagt, Schluss jetzt mit der Politik. Ja, wir sind ja doch immer wieder die Dummen. Und ändern können wir auch nichts. Also macht Schluss. Lasst die Vergangenheit ruhen. Wie wär's, wenn auch wir vorerst Schluss machen, das heißt die Geburtstagsrunde unter sich ließen? Vielleicht sollten wir inzwischen die in Grünerts guter Stube geäußerten Ansichten und damit auch jene Zeit etwas unter die Lupe nehmen, die man die Weimarer Republik nennt. Das sind zum Beispiel die Ansichten Grünerts. Er sagte, oder nein, vielleicht ist es noch besser, erst einmal zu ermitteln, wo die Ursachen seiner Meinung liegen. Und dazu sollten wir ihn fragen, wie es ihm in jener Zeit ergangen ist. Da ist nicht viel zu sagen. Als ich gerade meine 3 Jahre bei den Gleiwitzer Ulanen runtergemacht hatte und dann 1913 die großen Kaisermanöver in Schlesien, na, da war doch auch hinterher gleich der Krieg da. Na, da haben sie uns eben schnell von den Pferden runtergesetzt. Na, die Lanze, die ist zum alten Eisen gekommen und wir selbst da die verflischten Schützengräben. Na, und Sieg kam auf Sieg. Aber wir vorne auf Flandern, na, wir haben gewusst, wie es pfeift. Na, und trotzdem hätte es nicht so ausgehen brauchen, wo der Hindenburg den Russen schon das Rückgrat gebrochen hätte. Wenn da keine niederträchtigen Lergen die Finger mit am Spiele gehabt hätten. Also das kann mir kein Mensch ausreden. Einen Moment bitte. Das könne ihm keiner ausreden, sagt Wilhelm Grünert. Und er weiß nicht, dass es ihm andere eingeredet haben, was er sich nicht ausreden lassen will. Die berühmte Dolchstoßlegende. Im Felde unbesiegt. Eine halbe Wahrheit. Fragen wir, wie die Legende zustande kam. Es ist eine historische Tatsache, dass die deutsche oberste Heeresleitung die Berliner Regierung seit September 1918 immer wieder bestürmt hat, beim Feind einen Waffenstillstand zu erwirken. Generalquartiermeister Ludendorff sagte dem Staatssekretär im Auswärtigen Amt Hinze: Wir brauchen dringend Waffenstillstand, um einer Katastrophe vorzubeugen. Offensichtlich aus diesem Grunde hat die Heeresleitung auch dem Kaiser nach dessen Flucht vor den Unruhen aus Berlin geraten, nach Holland zu gehen. Waren die Unruhen also der Dolchstoß? Nein. Die Arbeitermassen Berlins haben das Kaiserreich nicht gestürzt. Sie wollten das Gleiche wie die oberste Heeresleitung, nämlich Waffenstillstand. Der Historiker Erich Eick schreibt darüber, das Charakteristische an diesen Vorgängen liege darin, dass nicht Handgranaten oder Maschinengewehre das Kaisertum zerstört hätten, sondern der mangelnde Glaube an seine Daseinsberechtigung. Es waren Tausende von Offizieren in Berlin, schreibt er, stark genug, die Revolution im Keim zu ersticken. Aber keiner zeigte Neigung, in Erfüllung seines Fahneneides das Leben einzusetzen. Und die Dolchstoßlegende? Urheber dieser Legende ist der Mann, der im November 19 nach Schweden flüchtete, nachdem er vorher die Nerven verloren und die Regierung gezwungen hatte, unter ungünstigsten Umständen einen Waffenstillstand zu erbitten. Es ist Ludendorff. Und die Legende entstand, als Ludendorff im Gespräch mit einem englischen General das deutsche Volk und die Regierung in heftigsten Tönen beschuldigte, ihn im Stich gelassen zu haben. Darauf der Engländer: Wollen Sie damit sagen, General, dass man Ihnen einen Dolchstoß in den Rücken versetzt hat? Das stimmt ganz genau. Man hat uns einen Dolchstoß versetzt, einen Dolchstoß in den Rücken. Die Legende war geboren. Und aus der Taufe hob sie Paul von Hindenburg. Der kurz darauf erklärte, ein englischer General habe zugegeben, dass die deutsche Armee von hinten erdolcht worden sei. Im Felde unbesiegt. Richtig, aber eben unvollständig. Denn weil man unbesiegt bleiben, die militärische Niederlage vermeiden wollte, musste Waffenstillstand erbeten werden. Und das deutsche Volk konnte nicht verstehen, warum die entsetzlich harten Friedensbedingungen des Versailler Vertrages angenommen wurden. Die Regierung, so folgerte es, nicht achtend, dass die Ablehnung 1919 den Wiederbeginn des Krieges bedeutet hätte. Die Regierung müsse Verrat begangen haben. So war die Deutsche Republik unter den ungünstigsten Aspekten ins Leben getreten. Nein, wir wollen heute Abend nicht etwa eine langwierige Betrachtung über die Geschichte dieser Republik anstellen. Wir wollen auch auf Einzelheiten darüber verzichten, wie Radikale von links und rechts, wie Diener verlassener Fürstenthrone auf der einen und sehnsuchtsvoll nach Moskau blickende auf der anderen Seite, gemeinsam jene Männer zermürbten, die den von anderen Leuten in den Dreck gefahrenen Karren wieder flott machen wollten. Doch die genannte Dolchstoßlegende ist wichtig zum Verständnis dieser Jahre bis 1923, die innerpolitisch vom Bürgerkrieg und außenpolitisch vom Versuch Frankreichs bestimmt waren, die linksrheinischen Gebiete zu annektieren und den Wiederaufstieg Deutschlands zu verhindern. Na, und dann die Inflation. Millionäre und Billionäre sind wir geworden. Na, und hätten uns vielleicht können das Klo mit tapezieren. Ein kaum zu bewältigendes Erbe für die Männer der Republik, die nicht wie eine traditionelle Elite respektiert worden sind, zu dem sie auf Untertanengeist und Schlagworte verzichtet und anstelle eines Helmes mit Federbusch eine zivile Kopfbedeckung getragen haben. In geheimen Winkeln brüteten die Rechtsradikalen Putsch und politischen Mord, die Linken Räterepublik und Weltrevolution. Der neue Staat selbst vermochte einigende Ideen und Symbole nicht im Volk zu verankern. So war zum Beispiel die schwarz-rot-goldene Fahne, die Fahne von 1848, das Symbol nicht nur für Demokratie, sondern für die Einheit des ganzen Volkes, von Anfang an umstritten. Und selbst das Wort Deutsch war fraglich geworden, denn die, die sich als Deutsche proklamierten, sprachen zugleich den anderen das Deutschtum ab. Wie wäre es mit dem kurzen Bild eines Chronisten aus dem Jahre 1923? Ort der Handlung München. Im Café Fahrich am Karlstor spielt eine Musikkapelle alle Viertelstunde das sogenannte Flaggenlied. Der Refrain wird gemeinsam geschmettert. Dir wollen wir treu ergeben sein, getreu bis in den Tod. Dir wollen wir unser Leben weihen, dir Flagge schwarz-weiß-rot. Alles steht auf. Wenn jemand sitzen bleibt, pflanzt sich eine schneidige Gestalt in Militäruniform vor ihm auf. Ein stummer Blick genügt. Auf diese Art verbreitet eine Vereinigung junger Offiziere, die sich Eiserne Faust nennt, den Patriotismus und entdeckt in aller Unschuld das große Geheimnis des kommenden Nationalsozialismus, das darin besteht, dass alle Staatsbürger dieselbe Meinung haben. An der Spitze der Offiziersvereinigung steht Hauptmann Röhm. Der nationale Rausch wird indirekt gefördert durch die Politik der Siegermächte, vor allem Frankreichs, das mit seinem Gewaltstreich Ruhrbesetzung ein unheilvolles Echo auslöst. Auch hierzu ein Zeitdokument. Verhöhnendes Lachen gellt durch das Land und dreiste verwegene Befehle. Sie schlugen in Fesseln den deutschen Rhein, doch nimmer die deutsche Seele. Gott schütze dich, Germania, Vergeltung soll dir werden. Die Rache ist mein, so spricht der Herr, im Himmel und auf Erden. In dem gleichen Dokument, einer Schrift zur Ruhrbesetzung, wird geschildert, wie Germania vom Niederwalddenkmal herabsteigt. Hören Sie? Da werden Bronze und Stein lebendig. Seit das alte Brauchtum nicht mehr gepflegt wird, sind so der missachteten Germanensitte eherne Zeugen entstanden. Da lacht einer im Zuge. Lacht das diabolische Lachen des Kulturprotzen in seiner frechen Missachtung des arischen Menschengeschlechts. Seine düsteren Augen schießen Blitze nach der einen, auf die er es schon lange abgesehen. Und Germania kokettiert mit dem dunklen Werber. Die verblendete Germania kokettiert mit der finsteren Demokratie. Solchem nationalen Rausch hatten die Politiker der Republik nichts entgegenzusetzen. Und Wilhelm Grünert findet, die waren doch schwach. Na, das waren doch keine Staatsmänner. Weil er Staatsmänner mit Führern verwechselt, die von der Kunst des Möglichen nichts halten, sondern das Unmögliche fordern. Erinnern wir nur an die staatsmännische Leistung, die zwei Männer der Republik vollbracht haben. Friedrich Ebert. Der riecht nach Juchtenleder. So schimpften die Nationalisten, weil er einst Sattler war und dies nicht durch eine Uniform zu verdecken suchte. Friedrich Ebert hätte 1918 ein Abgleiten der Revolution in den Radikalismus nicht zu verhindern vermocht, wenn er das Wort Staatsmann nicht verdiente. Und war es nicht eine staatsmännische Leistung Gustav Stresemanns, die weitgehende Revision des Versailler Vertrages durchzusetzen, die Reduzierung der Reparationslasten und schließlich auch die Freigabe der Ruhr durch die Franzosen? Doch ich glaube, die Mehrheit des deutschen Volkes hat in den Jahren nach 1923 nach sogenannten Führern auch nicht mehr verlangt. Die Sehnsucht schwand im gleichen Ausmaß, in dem die Deutsche Republik sich konsolidierte. Zwischen 1924 und 1928, als die Inflation nur noch ein böser Traum war, sind Kommunisten und Nationalsozialisten im Deutschen Reichstag zu einer winzigen Minderheit von kaum mehr als 10% zusammengeschmolzen. Und damals hatte Wilhelm Grünert seine gute Stellung auf dem Reichsbahngeräteschuppen. Wenigstens war so ein Anschein von Ordnung. Na, da konnte man sich doch schließlich bei Facher der Taschenstraße oder auf der Liebigsee seinen Schnitt Bier und seinen Doppelkorn zuführen und seine Brühpolnische. Na, und beim Petersdorf und bei Wertheimer der Schweidenzer Straße, da gab's anständige Strapazierkleidung. Na, und sonntags, da sind wir mit dem Dampfer die Oder lang gefahren und haben gedacht, na, dass endlich wieder alles normal ist. Aber nicht so war's. Plötzlich haben sie uns abgebaut, Ende 29, weil es nämlich den Juden nicht gepasst hat. Wer arbeitslos ist, greift gern nach dem Schuldigen, den man ihm zeigt. Und die Radikalisierung beginnt. 1924 wenig Arbeitslose. 32 von 600 Abgeordneten sind Nationalsozialisten. 1928 seit Jahren keine Arbeitslosigkeit. Nur noch 12 Nationalsozialisten im Reichstag. 1930 über 3 Millionen Arbeitslose. Neuwahlen, weil die letzte von demokratischen Parteien gebildete Reichsregierung über ein Gesetz zur Erhöhung der Arbeitslosenunterstützung stürzt. In den neuen Reichstag ziehen 107 Abgeordnete Hitlers ein. Die Zahl der kommunistischen Mandate steigt von 54 auf 77. Und dann beginnt, was Grünert vorhin Chaos genannt hat. Da schlug sich Rotfront mit SA, Stahlhelm mit Reichsbanner. Na, dazwischen, da drosch noch die Schupo. Die Straße wurde zum Kampfplatz. Und im Deutschen Reichstag ging's wie auf der Straße zu. Verfassungswidrigung Gesetz. Hier sind einige Aufnahmen aus den Reichstagssitzungen jener Zeit. Hören Sie, was Hitlers und Thälmanns Garden aus dem deutschen Parlament gemacht haben. Die einen verließen, die Fahne hoch singend, die Sitzung. Und die anderen, sie rufen Rotfront in Sprechchören. Und ihre älteste Abgeordnete Clara Zetkin wünscht als Alterspräsidentin eine deutsche Sowjetrepublik herbei. Reichstag in Erfüllung meiner Pflicht als Alterspräsidentin und in der Hoffnung, trotz meiner jetzigen Invalidität das Glück zu erleben, als Alterspräsidentin den ersten Redekongress Sowjetdeutschlands zu eröffnen. Das Ausland aber gerät angesichts der Radikalisierung in Panik und kündigt Kredite bis zu 1 Milliarde Reichsmark. Das Ergebnis? 5,6 Millionen Arbeitslose. Konrad Heiden gibt uns in seiner 1936 veröffentlichten Hitler-Biografie folgendes Zeitbild. Im Winter 32 hat Deutschland 6 Millionen Arbeitslose. Von allen Klassen der Gesellschaft lösen sich große Schichten Deklassierter ab. Sie behalten ihre gesellschaftlichen Ansprüche, kommen aber angesichts des Versagens des gegenwärtigen Staates zur Überzeugung, dass nur eine Umwälzung ihre Forderung erfüllen kann. Das Wesen dieses Umsturzes ist es, dass niemand von ihm etwas eigentlich Neues erwartet, sondern nur das, was man früher schon hatte. Das gilt sogar für den deklassierten Arbeiter, der längst nicht mehr an Sozialismus denkt, sondern an Arbeit und sonst gar nichts. So zieht die Revolution zur Erhaltung des Bestehenden heran. Die Kommunisten wenden sich nur an die Deklassierten des Proletariats, die Nationalsozialisten an die aller Klassen. Ihr kennt das Volk nicht, sagt Hitler schon 1927. Das Volk wünscht nicht, mit Plänen belästigt zu werden, sondern wünscht eine Führung, an die es glauben kann. Und der gleiche Konrad Heiden hatte schon vorher über die Zeit bis 1924 berichtet. Deutschland, das erst unter der Führung des starken Mannes Ludendorff die schwerste Katastrophe seiner Geschichte erlebt hatte, hallt wieder von dem Ruf nach einem neuen starken Mann. So unerwünscht ist ihm die Selbstregierung. Der Wunsch nach ideenloser, sachlicher Verwaltung verschmilzt mit der Sehnsucht nach Gehorsam allmählich zu einem neuen Führerideal. Kurt Schumacher hat am 23. Februar 1932 im Reichstag dem gleichen Gedankenausdruck gegeben, als er Josef Goebbels zurief: Nationalsozialistische Agitation ist ein dauernder Appell an den inneren Schweinehund im Menschen. Und wenn wir irgendetwas beim Nationalsozialismus anerkennen, dann ist es die Anerkennung, dass ihn zum ersten Mal in der deutschen Politik die restlose Mobilisierung der menschlichen Dummheit gelungen ist. Wir wollen es uns sparen, die sogenannte Machtergreifung zu schildern. Die Hoffnungen nach der Reichstagswahl vom Juli 32, in der Hitler 2 Millionen Stimmen verliert, oder auch die Chancen, die viele einem Kabinett Schleicher mit Hitlers Parteikontrahenten Strasser als Vizekanzler gaben. Sie wissen, wie Papen mit seinen Intrigen gegen Schleicher Hitler den Weg zu Hindenburg ebnete, Industriekreise für ihn mobilisiert hat, wie er das Kabinett Schleicher stürzte und wie es schließlich kam, dass der 85-jährige Feldmarschall den böhmischen Gefreiten zum Reichskanzler ernennt. Hat er nicht gehofft, dass in Wirklichkeit Papen regieren würde? Er glaubte es. Aber dann marschierten am Abend vor der Reichskanzlei... Einen Moment bitte. Wir haben noch etwas vergessen. Erinnern wir uns, was Grünert vorhin im Gespräch als Alternative genannt hatte. Oder alles wäre kommunistisch geworden. Na, hat doch dicht davor gestanden, wenn Hitler nicht gekommen wäre. Das sagen viele in Deutschland auch, heute noch. Frage, auf welchem Wege hätten die Kommunisten an die Macht kommen können? Erste Möglichkeit, legal. Sie hätten stärkste Partei werden müssen, um dann vielleicht mit der Regierung beauftragt zu werden. Sehen wir uns Ihre Wählerzahlen an. September 1930... 78 Reichstagssitze. 78 von etwa 600 Mandaten. Juli 1932, 89 Mandate. November 1932, 100 Mandate. 100 von rund 600 Mandaten. Reichspräsidentenwahl 1932, Stimmen für Thälmann 10,2%. Der legale Weg blieb für Thälmanns Leute also unerreichbar. Selbst mit den Sozialdemokraten gemeinsam, wie es die Kommunisten vergeblich erträumten, wäre noch lange keine Mehrheit zustande gekommen. Bleibt noch der illegale Weg. Putsch und Generalstreik. Gegen 1 Million SA-Männer, gegen Stahlhelm, gegen Reichsbanner und schließlich gegen Polizei und Reichswehr? Ein sinnloses Beginnen, selbst wenn Moskau Waffen geliefert hätte. Und Generalstreik ist eine Fiktion bei 5 Millionen Arbeitslosen. Im Übrigen haben die Kommunisten am 31. Januar früh zum Generalstreik aufgerufen. Politischer Massenstreik in ganz Deutschland, hieß ihre Parole. Es gab nie einen kommunistischen Streikaufruf, der so wenig beachtet worden ist in diesen Jahren. Das genügt. Wir wollten nur klarstellen, dass zumindest im Jahre 1933 die Kommunisten ohne jede Chance waren, Deutschland politisch oder mit einem Gewaltstreich zu erobern. Doch das ist Theorie. Tatsache bleibt: Heute, 11 Uhr mittags, wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Der Reichskanzlei, die Menge Kopf an Kopf steht und die Hunderttausende dem deutschen Führer, dem Reichskanzler Adolf Hitler, zujubeln, während die Riesenstadt Berlin von einem Fieber des Glückes und der Hoffnung durchschauert wird, rücken die braunen Kolonnen der SA heran, um nach Jahren der Unterdrückung und des Hohnes als Sieger durch das Brandenburger Tor einzuziehen. Und an jenem Abend, an dem die Menschen Heil schrien und mit Fackeln durch die Straßen zogen, an jenem Abend kam bei Grünertz in Breslau das Mädchen Helga zur Welt. Wie hatte doch ihre Schwiegermutter vorhin gesagt während des Geburtstagsgesprächs? Und ändern können wir auch nichts mehr. Also macht Schluss, lasst die Vergangenheit ruhen. Vielleicht hätten die Älteren die Vergangenheit tatsächlich ruhen lassen. Doch es war Helga, die wieder an diese Vergangenheit erinnerte, weil sie von alledem nichts weiß. Vati, du hast vorhin erzählt, wie es besser geworden ist unter Hitler und wie der Ordnung im Land geworden ist. Und gejubelt haben sie, da können sie heute reden, was sie wollen. Es gab auch eine ganze Menge andere. Nein, also was ich fragen wollte, entschuldigt bitte, aber wenn ich mir heute vorstelle, Leute, die Heil schreien und Führer befiehl, wir folgen. Na, statt guten Tag haben wir Herr Hitler sagen müssen. Ja. Also Vati und auch du, Papa, ihr wart doch im Krieg. Ihr hattet doch Erfahrung. Habt ihr denn das ernst nehmen können, dieses Heil Hitler? Mhm. Und was sie da alles gesagt haben, alles Deutsche ist gut. Und, ja, und Bücher verbrennen und von Rasse reden wie bei Schäferhunden. Eben, ja. Richtig komisch. Herr Hitler, Frau Krause, haben Sie frische Heringe? Ihr seid Grünschnäbel. Kannst du dir denken, Helga, dass ich damals zu Gott gebetet habe, dass ich dich, mein Kind, würde möglichst lange selbst stillen können, weil wir einfach kein Geld hatten für die Milch? Und wenn wir beim Kaiser Hurra geschrien haben, na, warum hätten wir nicht auch Heil Hitler sagen sollen zu dem Mann, der unserem Vater wieder Arbeit gegeben hat? Der Hindenburg, der war ja zu alt gewesen. Und da musste einfach einer kommen, der durchgreift. Und du kannst nicht leugnen, Paul, dass die Menschen zufrieden waren nach 33. Na, uns hat's nicht gekümmert, dass er Diktator war, wie ihr sagt. Die hatten ja auch bei Polen ihren Pilsudski. Wenigstens hat Ruhe und Ordnung geherrscht nach all den Jahren. Ja, ja. Na, dann sind die Kerle wieder von der Straße weg. Die Bauern schuldenfrei. Na, und dann wurde der Patriotismus wieder großgeschrieben und der deutsche Gedanke. Na, also gib's doch zu, Kinder, wir haben uns doch gefreut darüber, dass nur wieder von nationaler Würde die Rede war. Ja, ja, ist denn nicht etwas zu groß geschrieben worden, Wilhelm, dieser deutsche Gedanke? War nicht ein bisschen zu viel Rüstung dabei für die Beseitigung der Arbeitslosen? Hä? Na, und Streiks gab's nicht mehr. Die Kinder sind von der Straße gekommen. Und sind die Autobahnen nicht? Die Autobahn. Du hast ja auch keinen jungen Märter. Ja. Mein Elsten hat Hitler so gründlich von der Straße geholt, dass er begeistert gegen Russland gegangen ist. Und da geblieben. Also, für Hitler. Ich weiß, Elsa, auch wir seien ja nicht verschont geblieben von diesem Krieg. Ja, aber Papa, das stimmt doch, dass der Hitler völlig rechtmäßig an die Regierung Eben, gehört. Rechtmäßig schon. Bloß, dass er die Macht missbraucht hat, als er sie hatte. Bitte. Ach, aber Mutti erzählt doch immer, dass die Leute gar nichts einzuwenden hatten gegen Parteiverbot und Streikverbot und Arbeitsfront. Ja, da könntest du beinahe recht haben. Zumindest für die ersten Jahre. Nur, wenn sie es so gewollt haben, dann dürft ihr euch auch nicht wundern, wohin das alles geführt hat. Aber wer hat denn an sowas gedacht? Ja. Wir waren doch friedlich, wir kleinen Leute. Wir sind verreist, wir haben für ein Häuschen gespart. Die Helga ist aufs Lyzeum gekommen und Wilhelm hat noch heute seine Pension davon, dass er 36 unter Hitler Beamter geworden ist. Ja, und als das mit den Juden war, habt ihr denn da nicht irgendwie... Also, wer hat denn was sagen dürfen? Also, darüber brauchen wir nicht zu streiten. Das war falsch. Mhm. Da gibt's gar nichts. Also. Das hat er nicht machen dürfen. Siehste? Ja, das mit dem gelben Stern und dass sie sie abgeholt haben und weggeschleppt. Ach nee, also Wilhelm habe ich damals zu meinem Mann gesagt, als sie den Juden die Schaufenster eingeschmissen haben, sowas kann nicht recht sein. Yeah. Und geklaut haben sie auf der Hindenburgstraße. Das kann kein gutes Ende nehmen. Ja, also eins kann ich nicht verstehen. Die Leute sagen heute immer mit dem Umbringen und was in den KZs war, das haben sie alle haben gar nicht... Haben wir auch gar nicht gewusst, Helga. Und nachher haben wir es kaum glauben können. Ach. Kurt, was glaubst du, wie glücklich ich war, dass du von all dem noch nichts verstanden hast? Also wenigstens bis zum Krieg. Ja, aber Werner war doch Jungzug. Ach Gott, ich hab sie gehasst, dass sie mir den Jungen, deinen Bruder, so verhetzt haben. Wenn du das mit ansehen musst als Vater, wie der Bengel sagt, du bist verkalkt und verstehst die Zeit nicht, nicht wahr? Und du weißt nicht, ob du dem Jungen die Augen aufmachen sollst oder ob du es nicht tun sollst, nicht wahr? Ich muss immer noch an die Fahnengeschichte denken. Na, ihr habt doch auch eine Fahne raushängen müssen. Ja. Natürlich, aber das meine ich ja nicht. Ich meine, wie ich da in Köpenick die Schlossstraße lang gehe. Und so ein Trupp Lausejungs anmarschiert kommt. Meiner mittendrin, in der zweiten Reihe. Und vorn haben sie eine Fahne. Und dann kam der Trommel und dann kam der Bengels. Und wie ich mir das so angucke und denke, noch vielleicht doch ganz gut, dass sie nicht an der Ecke stehen und dummes Zeug machen. Da kommt auf dem Bürgersteig, da wo ich stehe und noch ein paar Frauen, kommt ein anderer Lausejunge, auch in Uniform, vielleicht 2 Jahre älter als unser Werner. Und fährt uns doch an, richtig barsch. Können Sie nicht die Fahne grüßen? Das ist echt so fassend. Ein paar runterhauen hätte ich ihm. Ja. Himmel, war ich wütend hinterher, dass ich doch den Arm hochgenommen habe. Aber wer weiß, wo ich dann gelandet wäre. Aber das haben sie doch alle gemacht, treu und brav den Arm hochgehoben. Na, und das Ausland, das hat er auch mitgemacht. Hat er nicht außenpolitische Erfolge gehabt? Hat uns das Ausland nicht respektiert? Sind sie denn nicht hergekommen zur Olympiade? Na, und war es falsch, dass mit Österreich und dem Sudetenlande... Ja, und gejubelt sollen sie ja haben, die Österreicher. Natürlich, Herrschaften wollten viele, aber Rechtsbruch bleibt Rechtsbruch. Na, wir haben ja gesehen, wie weit wir mit solcher Politik gekommen sind. Ich war so angefangen, hat es mit der Ordnung und aufgehört, hat es mit dem Krieg. Und wer genau aufgepasst hat, was der Hitler gesagt hat, auch so zwischen den Zeilen, der hat gewusst, dass es dahin kommen musste. Also das finde ich jetzt sehr wichtig. Ja. kann man ihm ernst sagen, dass man das schon 33 sehen konnte? Ach, Quatsch, niemand kann sowas voraussehen. Und ich behaupte, Wilhelm, wer mit offenen Augen durch die Welt gegangen ist... Ach, nein, meinst du vielleicht, ich habe geschlafen? Nein, aber einnebeln lassen hast du dich von der Propaganda. Kinder, hört auf! Und ich sage, der Krieg war vorauszusehen. Hinterher hat jeder gut reagiert. Also willst du sagen, dass Hitlers Wähler den Krieg gewollt haben? Ach, Unsinn, das habe ich gar nicht gesagt. Kinder, nochmal, macht Schluss mit der Politik. Außerdem werdet ihr unsachlich. Ja, und dann sollten wir auch jetzt mal Abendbrot essen. Eben. Sie sind wirklich unsachlich geworden in den letzten Minuten Ihres Gesprächs. Und deshalb haben wir uns jetzt ausgeblendet. Man hat in solchen Gesprächen am Familientisch ja nie die richtigen Argumente bereit und auch nicht das Material, mit denen man sie beweisen könnte. Deshalb glaube ich, wir sollten jetzt zunächst überdenken, was da in den letzten 10 Minuten bei Grünertz gesprochen wurde. Vielleicht sollten wir vor allem die Frage überdenken, ob man es voraussehen konnte. Etwas Musik zum Nachdenken? Wie wär's mit dem Lied, das wir damals im Kriege so oft im Rundfunk hören konnten? Wissen Sie noch? Unsere Flagge und die Wehen auf dem Marsch, sie verkünden unseres Reiches Macht. Denn wir wollen es nicht länger leiden, dass der Englischmann darüber lacht. Gib mir deine Hand, deine weiße Hand, leb wohl mein Schatz, leb wohl mein Schatz, leb wohl, leb wohl, wenn wir fallen, wenn wir fallen, wenn wir fallen, gegen Engelland. Hat man's voraussehen können? Das war die Frage. Doch was heißt man? Wer sich den Kopf frei hielt, wem nicht durch Not der Blick getrübt wurde, der hat sich zumindest einiges ausrechnen können. Vorausgesetzt allerdings, dass er sich etwas mit dem Programm, mit Hitlers Standardwerk Mein Kampf vor allem beschäftigt hat, das 1924 geschrieben wurde und vor dem 30. Januar schon in einer Auflage von über 500.000 in Deutschland kursierte. Schließlich muss man sich ja mit den Zielen einer Partei beschäftigen, oder? Und ich behaupte, Hitlers Kampf verrät so ziemlich alles. Was zu beweisen wäre. Beginnen wir. Ablehnung der Demokratie. Mein Kampf, Seite 69. In der Natur haben Kraft und Stärke das Vorrecht. Dies hat auch Prinzip gesellschaftlicher Auslese zu sein. Es gibt noch ein anderes Ausleseprinzip, das der Masse der Zahl. Es heißt Herrschaft der Mehrheit oder Demokratie. Dies aber ist ein totes Prinzip. Es zeugt nicht neues Leben und ist deshalb unnatürlich. Freie Wahlen, Pressefreiheit, Recht auf freie Meinung, all das ist unnatürlich für diese Partei. Aber weiter. Ausrottung der Juden. Mein Kampf, Seite 738. Der unerbittliche Weltjude kämpft für seine Herrschaft über die Völker. Kein Volk entfernt diese Faust anders von seiner Gurgel als durch das Schwert. Ein solcher Vorgang ist und bleibt aber ein blutiger. Mein Kampf, Seite 772. Hätte man im Kriege 12.000 oder 15.000 jüdische Volksverderber so unter Giftgas gehalten, wie Hunderttausende unserer Arbeiter es im Felde erdulden mussten, dann wäre das Millionenopfer der Front nicht vergeblich gewesen. Aus 12.000 sind Millionen geworden. Rassenwahn. Mein Kampf, Seite 317. Was wir an menschlicher Kultur, an Kunst, Wissenschaft und Technik heute sehen, ist fast ausschließlich schöpferisches Produkt des Arias. Das lässt den Schluss zu, dass der Arier den Urtyp dessen darstellt, was wir unter dem Worte Mensch verstehen. Also sind die anderen Untermenschen, sogar die Japaner. Mein Kampf, Seite 317. Würde ab heute jede arische Einwirkung auf Japan unterbleiben, so könnte kurze Zeit noch der Aufstieg Japans in Wissenschaft und Technik anhalten. Schon in wenigen Jahren würde der Bronnen versiegen. Eine solche Rasse kann man wohl als kulturtragende, aber nie als kulturschöpferische bezeichnen. Und die Fortsetzung solchen Rassenwahns steht seit 1920 im Parteiprogramm der NSDAP. Kein Jude kann deutscher Volksgenosse sein. Man weiß das also seit 1920. Wohin der Rassenwahn führen soll? Mein Kampf, Seite 782, Nachwort. Ein Staat, der im Zeitalter der Rassenvergiftung sich der Pflege seiner besten rassischen Elemente widmet, muss eines Tages zum Herrn der Erde werden. Ich möchte an dieser Stelle für einen Augenblick diese Zitate unterbrechen. Ich möchte diesem Wahn einfach die Worte eines unserer bedeutendsten Schriftsteller gegenüberstellen. Des Karl Zuckmayer. Kein Jude, falls das jemanden interessiert. Der uns den Hauptmann von Köpenick geschrieben hat und der in seinem Drama des Teufels General, den General Harras, zu jenem Rassenwahn einige Worte an einen jungen Leutnant richten lässt. Da läuft so ein armer Junge mit einer unbestimmbaren Urgroßmutter herum. Nur was wissen Sie denn über die Seitensprünge der Frau Ururgroßmutter? Die hat doch sicher keinen Aria-Nachweis verlangt. Na, denken Sie doch mal. Was kann da nicht alles vorgekommen sein in Ihrer alten Familie? Und vom Rhein noch dazu. Von der großen Völkermühle. Von dem Kelter Europas. Ja, stellen Sie doch mal Ihre Ahnenreihe vor. Seit Christi Geburt. Da war ein römischer Feldhauptmann. Schwarzer Kerl, braun wie eine reife Olive. Der hat einem blonden Mädchen Latein beigebracht. Und dann kam ein jüdischer Gewürzhändler in die Familie. Das war ein ernster Mensch. Der ist noch vor der Heirat Christ geworden und hat die katholische Haustradition begründet. Ja, und dann kam ein griechischer Arzt dazu oder ein keltischer Legionär, ein graubündener Landsknecht, ein schwedischer Reiter, ein Soldat Napoleons, ein desertierter Kosak, ein Schwarzwälder Flößer, ein wandernder Müllerbusch vom Elsass, ein dicker Schiffer aus Holland, ein Pantour, ein Offizier aus Wien, ein französischer Schauspieler, ein böhmischer Musikant. Ja, sehen Sie, das hat alles am Rhein gelebt, gerauft, gesoffen und gesungen. Und Kinder gezeugt. Und der Goethe, der kam aus demselben Topf. Und der Beethoven, und der Gutenberg und der Matthias Grünewald und ach was, schauen Sie im Lexikon nach. Es waren die Besten, mein Lieber. Und warum? Weil sich die Völker dort vermischt haben. Vermischt, wie die Wasser aus Quellen und Bächen und Flüssen, damit sie zu einem großen und lebendigen Strom zusammenrinnen. Vom Rhein, das heißt vom Abendland, das ist natürlicher Adel. Das ist Rasse. Seien Sie stolz darauf, Hartmann, und hängen Sie die Papiere Ihrer Großmutter auf den Lokus. Na, Prost! Doch zurück zum Rassenwahn. Besonders Frankreich hat Hitler da geärgert. Mein Kampf, Seite 704. Frankreich ist und bleibt der weitaus furchtbarste Feind. Was Frankreich, angespornt durch eigene Rachsucht, geführt durch den Juden, heute in Europa betreibt, wird auf dieses Volk, der einst alle Rachegeister eines Geschlechtes hetzen, das in der Rassenschande die Erbsünde der Menschheit erkannt hat. Schon daraus konnte sich Frankreich einiges ausrechnen, 1924. Auch den Weg beschreibt Adolf Hitler. Zuerst will er ein Bündnis, auf seine Art. Mein Kampf, Seite 749. Ein Bündnis, dessen Ziel nicht die Absicht zum Kriege umfasst, ist wertlos. Daher ein Bündnis mit England gegen Frankreich. Mein Kampf, Seite 755. Dieser Bund würde Deutschland die Möglichkeit geben, in aller Ruhe die Vorbereitungen zu treffen, die so oder so für eine Abrechnung mit Frankreich getroffen werden müssen. Hitler spricht immer wieder und so oft vom Krieg mit Frankreich, dass man sich nur wundern kann, warum die Franzosen nicht 1933 sofort Gegenmaßnahmen ergriffen haben. Hätten sie Krieg beginnen sollen? Mein Kampf, Seite 766. Erst wenn vollständig begriffen sein wird, dass man den Lebenswillen Deutschlands nicht bloß in passiver Abwehr verkümmern lässt, sondern zur endgültigen Auseinandersetzung mit Frankreich in einen letzten Entscheidungskampf hineinwirft, wird das ewige Ringen mit Frankreich beendet. Allerdings unter der Voraussetzung, dass Deutschland in der Vernichtung Frankreichs nur ein Mittel sieht, um danach unserem Volke endlich an anderer Stelle die mögliche Ausdehnung geben zu können. Der Nächste, bitte. Wer ist der Nächste? Abwarten. Mein Kampf, Seite 767. Erst dann wird unsere Außenpolitik als richtig anerkannt werden, wenn nach kaum 100 Jahren 250 Millionen Deutsche auf diesem Kontinent leben. Das wäre schön. Aber dieses Europa ist leider parzelliert. In ganz festen Händen. Wie Hitler das ändern will? Mein Kampf, Seite 741. So wie unsere Vorfahren ihren Boden durch Lebenseinsatz erkämpfen mussten, so wird uns auch den Boden nicht Gnade zuweisen, sondern nur die Gewalt eines siegreichen Schwertes. Mein Kampf, Seite 740. Staatsgrenzen werden durch Menschen geschaffen und geändert. Nur in der Kraft allein liegt das Recht. Entschuldigung, aber hier möchte ich etwas mehr sagen. Nur in der Kraft allein liegt das Recht, meint dieser Führer. Er widerlegt damit jene, die ihm heute noch nachweinen und das, was nach 45 mit uns geschehen ist, trotzdem für bitteres Unrecht halten. Denn laut Hitler wäre doch alles rechtens, die Sowjetherrschaft in Mitteldeutschland zum Beispiel, ganz rechtens, wenn nur in der Kraft das Recht liegt. Hitler sagt das nochmal, etwas anders. Mein Kampf, Seite 317. Der Stärkere und Größere ist auch der Bessere. Mein Kampf, Seite 377. Der Erfolg ist der einzige Richter über Recht und Unrecht. Ganovenmoral. Was Gnade verweigert, hat eben die Faust sich zu nehmen. Diese Faust ist nicht unbescheiden. Mein Kampf, Seite 736. Die Forderung nach Wiederherstellung der Grenzen von 1914 ist ein politischer Unsinn verbrecherischen Ausmaßes. Denn die Grenzen des Reiches von 1914 waren nicht vollständig in Bezug auf die Zusammenfassung der Menschen deutscher Nationalität. Man kann diese Ansicht durchaus für richtig halten. Aber man muss damit rechnen, dass die Inhaber der anderen Parzellen auch ihre Ansichten haben. Doch weiter. Mein Kampf, Seite 742. Wenn wir aber heute in Europa von neuem Grund und Boden reden, können wir in erster Linie nur an Russland und die ihm untertanen Randstaaten denken. Da steht's. Und wenn ich zufällig Russe wäre, nicht Bolschewist, sondern einfach Russe, dann hätte ich 1933 Bescheid gewusst. Zumindest aber 1939 keinen Nichtangriffspakt geschlossen. Mit dem nicht. Und das ganz bestimmt nicht, wenn ich sogar noch Rosenbergs Kommentar zum Parteiprogramm 1932, Seite 16, gelesen hätte. Die deutsche Außenpolitik muss sich zunächst die Vereinigung aller geschlossen lebenden Deutschen in Europa zu einem Staat und dann die Raumsicherung im heute polnisch-tschechischen Osten als wichtigstes Ziel sichern. Nicht ganz programmgemäß war, dass er erst bei den Tschechen anfangen würde und danach bei den Polen. Denn Rosenberg sagt es umgekehrt. Wilhelm Grünert würde jetzt fragen. Wer liest dicke Bücher, wenn er am Rundfunk reden hören kann? Oder in Versammlungen? Ja, da klang's anders. Da galt doch nicht das Ziel, sondern das Mittel, die Propaganda. Adolf Hitler sagt in seinem Buch, durch kluge und dauernde Anwendung von Propaganda kann einem Volk selbst der Himmel als Hölle vorgemacht werden und umgekehrt das elendste Leben als Paradies. Und das hat Hitler zunächst nicht einmal getan, im Gegenteil. Er hat sein Versprechen, die Arbeitslosigkeit zu beseitigen, tatsächlich gehalten. Und so glaubten die Leute ihm auch das andere, bis auf einige wenige. Und ich behaupte, Wilhelm, wer mit offenen Augen durch die Welt gegangen ist, der hat's kommen sehen. Aber wessen Augen waren offen? Wer hat die Nebensätze lesen wollen und das, was zwischen den Zeilen stand oder in dem großen, dicken Parteibuch? Kann man einem Volk zum Vorwurf machen, dass die meisten, zumindest die, denen es richtig dreckig gegangen ist in diesen Jahren, dass die meisten nicht politisch dachten, sondern ihr Gefühl sprechen ließen? Unsere Frau Fuhrmann hat in dieser Zeit, in der sie politisch denken sollte, mal ein ganz kurzes Gespräch gehabt. Fleisch? Ich kann kein Fleisch ins Gemüse machen. Den dürfen Sie in Kohle aber nur dämpfen und nicht abbrühen vorher. Sonst geht das letzte bisschen Kraft verloren. Dämpfen? Wird genauso teuer. Kostet bloß mehr Fett. Aber Fuhrmann hat politisch gedacht. Weil er Arbeit hatte. Na, gib zu, Paul, dass du damals nicht arbeitslos warst. Na, da hast du ja auch nicht wütend zu sein brauchen. Na, und dann wollen wir doch nicht vergessen, dass Hitler rechtmäßig rangekommen ist. Vom alten Hindenburg gerufen. Und dass es im März 33 nochmal Wahlen gegeben hat, am 5. März. Dass Hitler damals 44% der Stimmen bekam. Weil 8 Tage vorher der Reichstag in Brand gesteckt worden ist. Und ganz gleich, wer ihn angesteckt hat. In derselben Nacht schon SA und SS als Hilfspolizei von Göring in Marsch gesetzt wurde, um Feinde der Partei, Tausende, aus ihren Wohnungen, nicht etwa in Polizeigefängnisse, sondern in SA-Kasernen zu schleppen. 2 Bilder aus dieser Zeit. Zuerst ein Zitat aus Jan Petersen, Unsere Straße, erschienen 1938 in mehreren europäischen Ländern. Der Sturmführer drohte, wird's bald oder sollen wir nachhelfen? Aber Kurgel sagte, ich kenn keinen Franz Zander. Er sprach dabei ganz anders, so mit dunkler Stimme. Das Gesicht des Sturmführers wurde blaurot. Er holte aus, schlug Kurgel die Faust ins Gesicht. Dem kam das Blut in dicken Tropfen aus der Nase, lief aufs Hemd. Der Sturmführer fing jetzt an zu brüllen. Du lügst, du Lump! Nein, sagte der Kurgel nochmal. Der hat Mumm, sagte einer leise hinter mir. Dammert aus dem Keller holen, befahl der Sturmführer. Zwei SA-Leute liefen fort. Da kamen sie schon mit dem Dammert. Sie zogen ihn halb. Das Gesicht war verschwollen, mit geronnenem Blut bedeckt. Der Sturmführer stieß dem Dammert gegen das Kinn. »Hey, wach mal auf! Ist das der Kurgel hier, Zanders Helfer?« Der Dammert hob schwer den Kopf, nickte dann müde. Der Sturmführer lachte. »Dem ist die Kur schon ganz gut bekommen, was? Willst du noch immer leugnen, du Lump?« »Ja, ich kenne Zander. Weiß aber nicht, wo er ist«, sagte Kurgel dann. »In die Zange nehmen! Peitsche riechen lassen!« schrien einige. Der Sturmführer knöpfte seine Pistolentasche auf, nahm den Revolver raus. »Zwei Minuten Zeit hast du für dein Gedächtnis noch.« Der Kurgel stand ganz still, sagte kein Wort. Der Sturmführer schoss zweimal. Der Kalk spritzte. Er hatte absichtlich daneben geschossen. Sie rissen den Kurgel wieder herum. Der Sturmführer schrie, »Hast du es überlegt?« Der Kurgel sah ihm starr ins Gesicht. Der Sturmführer rief, »Die Streichelriemen bringen!« Dann rief er, »Antenne!« Das war der Große, der die Bemerkung gemacht hatte. »Hast du gut Abendbrot gegessen?« Da lachten alle. Der SA-Mann Antenne aber lachte nicht. Der sagte, »Besser ist es, wenn sie sich gegenseitig streicheln. Wenn einer tapfer ist, dann finden sie es manchmal feige, ihn zu schlagen.« Zwei SA-Leute kamen mit dicken Lederpeitschen. Der Dammert wurde über eine Bank gelegt. Sein Rücken hatte blutunterlaufene Striemen. Der Sturmführer gab dem Kurgel eine Peitsche. »Jetzt betreu deinen Genossen damit!« Sie stießen den Kurgel zur Bank. Da wurden alle still. Der Kurgel aber rührte sich nicht. Und der Dammert stöhnte, »Schlag doch!« Der Kurgel aber drehte sich um und warf dem Sturmführer die Peitsche vor die Füße. Da packten sie und zerrten ihn über die Bank. Der Kurgel schrie so, dass ich mir die Lippen zerbissen habe, um still zu bleiben. Dann röchelte er und wurde ganz ruhig. Deutschlands Erneuerer im Umgang mit ihren politischen Gegnern. Das zweite Zeitbild. Anzeige in den Leipziger Neuesten Nachrichten. Statt jeder besonderen Anzeige. Alfred Elker, geboren 26.09.86, gestorben 19.04.33. Durch ein Missverständnis wurde mir mein Mann entrissen. Um stilles Beileid bittet Lotte Elker, geborene Weinert, nebst Angehörigen. Durch ein Missverständnis. Dieser Frau wurde der Mann entrissen, weil er jüdisch aussah. Aber er war gar kein Jude. Die SA hatte sich geirrt. Und in Potsdam läuteten die Glocken. In der Potsdamer Garnisonkirche, in der Paul von Hindenburg Adolf Hitler das Reich anvertraute. Ruhmesstätte auch das heutige Geschlecht beseelen, möge er uns frei machen von Eigensucht und Parteizwang und uns in nationaler Selbstbestimmung und seelischer Erneuerung zusammenführen zum Segen eines in sich geeinten, freien, stolzen Deutschlands. Heute, Herr Generalfeldmarschall, lässt Sie die Vorsehung Schirmherr sein über die Neuerhebung unseres Volkes. Möge uns dann aber auch die Vorsehung verleihen, jenen Mut und jene Beharrlichkeit, die wir in diesem für jeden deutschen geheiligten Raum um uns spüren, als für unseres Volkes Freiheit und Tröse ringende Menschen zu Füßen der Bahre seines größten Königs. So also hat es begonnen. Natürlich kann man, wie Grünert meinte, Ruhe und Ordnung dazu sagen. Denn die Straßenkämpfe haben aufgehört, das Parteiengezänk, wie er es formuliert. Und es herrscht, so meint er, endlich Einigkeit. Wie das erreicht wurde, auf welchem Wege, das hat ihn nicht gekümmert. Vielleicht hat er sogar den Titel jener Verordnung für bare Münze genommen. Verordnung zum Schutz von Volk und Staat. Mit der seine wesentlichsten Grundrechte am Tage nach dem Reichstagsbrand außer Kraft gesetzt worden sind. Beschränkungen der persönlichen Freiheit, der freien Meinungsäußerung, der Pressefreiheit, des Vereins- und Versammlungsrechts sind auch außerhalb der gesetzlichen Grenzen zulässig. Ebenso Eingriffe in das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, Haussuchungen und Beschlagnahmen. Grünert hatte Glück. Denn er zählte zufällig nicht zu den politischen Gegnern Hitlers, von denen schon in der Nacht vorher auf der Basis einer noch nicht rechtskräftigen Verordnung die Polizei schlagartig 4.000 verhaftet und die SA, die SS als Hilfspolizei weitere 10.000 oder 15.000 politischer Gegner zusammenschlägt, in die Keller schleppt, Hunderte von ihnen ermordet. Sie haben nichts davon gehört? Durch ein Missverständnis wurde mir mein Mann entrissen. Um stilles Beileid bittet... Wenn er nicht nur jüdisch ausgesehen, sondern ein jüdischer Mitbürger gewesen wäre, wäre der Mord dann Ordnung gewesen? Ist es Ordnung, dass vor den Reichstagswahlen vom 5. März 1933 die Versammlungen der gegen Hitler opponierenden Parteien auseinandergetrieben, deren Politiker verhaftet, deren Werber aus den Wahllokalen und den Plätzen davor verjagt wurden? Oder dass noch vor diesen Wahlen sämtliche Zeitungen der Sozialdemokraten verboten wurden? Oder dass die dann am 5. März vom Volke gewählten 84 Abgeordneten der Kommunistischen Partei mit Gewalt aus dem Reichstag ferngehalten wurden, von dem Hitler seine Zweidrittelmehrheit für das Ermächtigungsgesetz wollte? Hitlers Innenminister Frick hat eine Woche vor der bedeutenden Sitzung lakonisch erklärt: Wenn am 21. März der Reichstag zusammentritt, werden die Kommunisten durch dringende Arbeit verhindert sein. In Konzentrationslagern werden wir sie zu fruchtbarer Arbeit erziehen. Untermenschen, die sich nicht mehr erziehen lassen, werden wir auf die Dauer unschädlich zu machen wissen. Ich meine, das gehört dazu, wenn man von Ordnung redet. Erstaunlich nur, dass trotz dieses Terrors an jenem 5. März 1933 nur 44% unserer Landsleute Hitler ihre Stimme gaben. In der entscheidenden Reichstagssitzung zum Ermächtigungsgesetz jedoch haben sich nur die Sozialdemokraten dem Terror nicht gebeugt. Und Adolf Hitler schrie ihnen wütend zu: Glaube, dass Sie für dieses Gesetz nicht stimmen, weil Ihrer innersten Mentalität nach die Absicht Ihnen unbegreiflich ist, die uns dabei beseelt. Ich will auch gar nicht, dass Sie dafür stimmen. Deutschland soll frei werden, aber nicht durch Sie. In dieser Sitzung sagte Hitler noch einen prophetischen Satz. Mögen Sie, meine Herren, nunmehr selbst die Entscheidung treffen über Frieden oder Krieg. Und sie entschieden sich für den Krieg, den sie gut 6 Jahre später dann auch bekommen sollten. Damit endet der erste Teil von Der Geburtstag oder soll man Vergangenes ruhen lassen. Die Fortsetzung können Sie in 2 Wochen hierbei aus den Archiven hören. Nächste Woche senden wir im Rahmen unseres Programmschwerpunktes 50 Jahre deutsch-israelische Beziehungen ein RIAS-Schulklassengespräch von 1966. Berliner Schüler befragen Asher Ben Natan, den ersten israelischen Botschafter in Deutschland. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Mein Name ist Martin Hartwig. Machen Sie es gut. Bis dann.